Labor für Entrepreneurship, zu Gast das Käuferportal. Robin Behlau, noch 25 Jahre jung. Ich habe so ein bisschen in den Papieren geguckt, in Ihrer Pressemappe und dachte, das Gesicht kommt mir doch bekannt vor. Könnte es sein, dass es die Frau Merkel ist? Ja. Es ist sie. Das ist der Lukas Gadowski, der bei Ihnen mit dabei ist. Mhm. Und also das ist doch schon mal ein guter Start, dass man die Bundeskanzlerin gewinnt, ihr Käuferportal hilft, da in der Hand zu halten. Ja, wir haben ihr die Pressemappe in die Hand gedrückt und schnell abge... Und dann immerhin, also es kommt dann ein Foto heraus, Gratulation. So, ich würde aber gerne wissen am Anfang, wie kam es denn zur Idee? Jetzt haben wir was Fertiges, das gucken wir uns nachher an, wie funktioniert das, was können wir damit anfangen, aber was war denn so der allererste Einfall und wie hat sich das dann ganz allmählich mit Wegen und Irrwegen zu einer solchen Idee, zu einem solchen Konzept weiterentwickelt? Also ich glaube, da muss ich ziemlich weit ausholen. Also mein Mitgründer, Mario Kohle und ich, wir kennen uns vom Bolzplatz. Wir kommen aus Strausberg. Dem einen oder anderen wird es was sagen. Und da haben wir zusammen Fußball gespielt. Und ja, wir konnten immer nicht so gut Fußball spielen, deshalb mussten wir die Mannschaften aufstellen. Ja. Und ja, so kamen wir so zusammen. Und dann wurden wir in der 7. Klasse in die gleiche Klasse eingeschult, haben zusammen Abitur gemacht. Und da hatten wir schon die ersten Spinnereien immer, was man so machen könnte. Und dann ist Mario studieren gegangen und ich auch. Und dann hatten wir die erste Geschäftsidee, so eine Buchsuchmaschine. Das war so eine Recommendation Engine, die wir entwickelt haben. Das hat so funktioniert, da ist man auf eine Internetseite gekommen, hat ein paar Angaben zu seinen Lesevorlieben gemacht, ein paar Angaben zu seiner Persönlichkeit. Und dann konnten wir dir das Buch empfehlen, das individuell zu dir gepasst hat. Und das wäre auf Reisen gegangen und Musik und so weiter. Dann haben wir Businessplan-Wettbewerbe damit gewonnen. In Mannheim, an der WAU, waren der einzige deutsche Vertreter beim europäischen Businessplan-Wettbewerb. Und dann haben wir die großen Business Angel kennengelernt. Olli Samwa, Lukas Gadowski, Stefan Glänzer und so weiter. Und die meinten alle so zu uns, ja, ihr seid ein super Team und die Idee ist total scheiße. Und ja, das ist das Wort. Ja. Und das war vor allem deshalb so super, weil wir gerade 2 Jahre während des Studiums dran gearbeitet hatten. Und wir haben den Fehler gemacht, den fast alle Unternehmer am Anfang machen. Wir haben niemandem von unserer Idee erzählt. Also haben wir uns kein Feedback eingeholt, weil wir hatten ja sozusagen das einzige Modell auf der Welt, das so, so innovativ ist, dass noch niemand drauf gekommen ist. Und Freunde und Familie fanden es immer super. Ja? Und ja, das Problem war einfach, die Idee war auch nicht schlecht, man konnte es bloß nicht so gut monetarisieren. Und deshalb haben wir uns dann damals mit Lukas Gadowski getroffen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ja, uns erstmal kennengelernt, wir sind Eis essen gegangen und haben einfach mal gequatscht über unsere Lebensvorstellung. Und dann haben wir irgendwann verschiedene Märkte uns angeguckt, USA-Märkte, welche Modelle sind da erfolgreich. Und ein Modell, was gerade nach Deutschland kommt, ist Lead Generation. Das ist der Markt, in dem wir sind. Das ist der schnellstwachsende Markt in den USA, gerade im Online-Bereich. Und dann haben wir da ein Proof of Concept gehabt, sagt man das, ja. Und haben uns das angeguckt und haben gesagt, okay, in Deutschland könnte man das Käuferportal bauen, also den Namen gab es noch nicht. Und dann haben wir angefangen. Und haben erstmal das US-Vorbild studiert, das Vorbild in Frankreich, in Großbritannien und haben dann geguckt, okay, wie kann man das auf den deutschen Markt anpassen. Ja? Und mein Mitgründer, der hat viel Ahnung vom Internet und ich habe vorher in einem Unternehmen gearbeitet, was Einkaufscenter gebaut hat und kannte so ein bisschen Old Economy. Ja? Und dann haben wir unser Fachwissen mit 23 zusammengeworfen und Käuferportal entwickelt. Den letzten Satz würde ich noch gerne ein bisschen in die Länge ziehen. Also okay. Das Kenntnisse zusammengeworfen, schön. Und dann, wie kann man sich das vorstellen? Käuferportal, sagen Sie noch ein paar Sätze. Wie ist das Konzept herangereift? Also wir haben, nachdem wir uns die ganzen Modelle angeguckt haben, was gemacht, was aus heutiger Sicht eigentlich ziemlich clever war. Wir haben zum Telefonhörer gegriffen und haben einfach alle möglichen Leute angerufen, Fachhändler. Also wir sind ja bei gewerblichen Produkten und Dienstleistungen unterwegs, Kopierer, Telefonanlagen, Webdesigner, Videoproduktion, Inkasso-Unternehmen, Factoring, all sowas. Und die haben wir angerufen und gefragt, ob unser Modell, und wir haben immer gesagt, das ist nicht das unser Modell, sondern das von Bayersohn, unserem Vorbild in den USA, ob die das gut finden würden, wenn das nach Deutschland käme. Und haben das immer so verpackt, als würden wir gerade unsere Bachelor-Thesis darüber schreiben. Und dann haben die uns ganz bereitwillig Auskunft gegeben, weil die hatten so externe Attributionen, die da wussten nicht, dass wir ihnen irgendwas verkaufen wollen. Dann haben die gesagt, ja, so, und dann haben wir mit denen über das Pricing gesprochen, was könnte man dafür verlangen, wie sehen sie das, würden sie da mitmachen? Und aus diesen Erkenntnissen haben wir dann die Firma gebaut. Und wir haben am Anfang Juli gegründet, letzten Jahres. Da hatten wir gerade noch unsere Bachelor-Thesis in den Endzügen, haben die in 10 Tagen fertig geschrieben, hatten also kaum Zeit, haben dann gleich losgelegt, erste Büro, zuerst in Hellersdorf in so einer Wohnung, dann immer der Hund uns zwischen den Füßen und dann die Küche zu klein und dann immer Ärger und Tag und Nacht gearbeitet. Dann sind wir nach Pankow, da wurden gerade Räume frei, weil ein Startup zugemacht hat und das war von der Motivation für die Mitarbeiter dann nicht so super, für die ersten Praktikanten. Für die hatten wir dann natürlich noch keine Aufgaben. Weil die letzten noch nicht ausgezogen waren. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie mehr Leute. Und dann haben wir irgendwie uns um Räumlichkeiten gekümmert, hatten einen Kontakt von unserer Buchsuchmaschine. Der hat uns dann Büroflächen am Gendarmenmarkt gegeben für so einen Spottpreis. Und da hatten wir zuerst einen Raum, so 40 Quadratmeter, mit dem, da saßen wir dann nach 3 Monaten zu 14 drin, ja. Das war ganz gut, aber mittlerweile hatten wir, da haben wir die Etage und jetzt haben wir sogar schon die zweite. Und ja, dann haben wir losgelegt, hatten natürlich kein Internet, ist ja auch nicht so notwendig als Internet-Startup. Und dann haben wir ja alles Mögliche ausprobiert und waren halt, haben Tag und Nacht gearbeitet, haben halt im Büro geschlafen, auf Luftmatratzen, es war halt Startup-Feeling, es gab halt nur Döner den ganzen Tag, also es war genau so, wie man sich's halt vorstellt. Nicht alles, also, stellt sich davor, aber also, wir haben sich so vorgestellt, ja. Ja, und dann, ja, letztendlich, nach 2 Monaten hatten wir keine Webseite und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir aber irgendwie Geld und dann sind wir losgegangen. Haben einen Businessplan geschrieben, also nur eine Präsentation, weil Businessplan hatten wir keine Zeit. Lukas Kadowski hat uns Intros gemacht zu Business Angel und dann haben wir sozusagen 500.000 Euro ohne Webseite eingesammelt. In so einer Private Equity Runde, also haben quasi Kapitalerhöhungen durchgeführt. Und also wir haben Leute beteiligt wie Esan Dariani, den StudiVZ Gründer, Lukas, die Game Duel Gründer, die Interhyp Gründer und so weiter. Und ja, dann haben wir unsere Runde geclosed. Und die haben 500.000 da reingelegt. Ja, ja, also zusammen, genau. Zusammen, aber ja. Immerhin. Ja, also... ganz schön viel. Das war aber auch, aus heutiger Sicht, war ganz, also die, war genau der Peak, ja, also ja. 2 Wochen, nachdem wir unsere Runde geclosed haben, hat auch Lehman Brothers geclosed, ja, und... auf einer anderen Art, und, ja. Die haben ihren ganz privaten Exit gesucht, und aber das war ganz gut, weil ich sag mal, 2 Wochen später hätten wir ein Problem gehabt. Ja. Aber die Kapitalmärkte, denen ging es noch super zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann haben wir, wir hatten die Runde beendet, Ende September. Dann haben wir die Webseite in 3 Monaten gebaut gehabt, das Konzept, die ersten Anbieter, die Finanzierungsrunde gemacht, 20 Mitarbeiter rekrutiert und dann ging es los. Und dann haben wir am 13. Oktober die Seite online gebracht. Und ja, haben sozusagen in kürzester Zeit 1000 Fachhändler aktiviert und das Modell aufgebaut. Und dann Silvester haben wir uns zusammengesetzt und haben gemerkt, okay, wir sind natürlich sehr aggressiv gestartet, großer Kapitalbedarf, weil wir eben schnell an den Markt wollten. Das war dann aber nicht mehr nötig, weil keine Wettbewerber mehr nachfinanziert wurden zu der Zeit. Denn dadurch, dass die Zeit... ist die Luft ausgegangen. Sie waren schneller als die. Also wir waren auf jeden Fall früher. Das war unser Vorteil. Und was wir gemacht haben, wir haben unheimlich viele unterschiedliche Business Angel beteiligt, was dazu geführt hat, dass wir natürlich auch den Markt für andere Geschäftsideen dünner gemacht haben. Weil die konnten dadurch natürlich auch schwerer finanziert werden. Weil wer schon in uns investiert hat, hat... aber nicht, dass das geplant gewesen wäre. Und ja, nachdem wir das gemacht haben, ja, dann haben wir im Januar gesagt, okay, wir brauchen eine neue Finanzierungsrunde. Also wir hatten noch genug Geld, aber wir wussten, jetzt Geld zu bekommen wird sehr schwer, weil wir in einer sehr schwierigen Situation unseres Unternehmens waren. Das muss man sich so vorstellen. Die Bewertung unseres Unternehmens war ziemlich teuer schon, um einzusteigen, aber wir waren noch nicht groß genug, dass ein großer Venture Capitalist sagt, okay, ich investiere jetzt 10 Millionen, auf einer 80-Millionen-Bewertung. Dafür waren wir noch viel zu klein. Wir waren ja gerade 3 Monate alt. Aber die ersten 500.000 waren unter welcher Bewertung? Kann man das, oder müssen nichts sagen? Also es war, also ich kann es nicht so einfach sagen, okay. Aber es waren mehrere Millionen damals schon. Oh, ja. Und das vor dem Hintergrund, dass wir noch keine Webseite hatten, war mutig. Ambitioniert. Ja. Ambitioniert. Und ja, letzten Endes haben wir dann im Mai die zweite Finanzierungsrunde geschlossen. Die war wesentlich schwieriger, ja, weil eben der Markt schon ein bisschen anders reagiert hat. Wir haben die Nordwest-Zeitung beteiligt, das ist eine Verlagsgesellschaft, die zum Beispiel hier in Berlin auch Beteiligung an den ganzen Radiosendern hat, 91.4, RS2 und so. Und die sind so ein typisches Old-Economy-Unternehmen, ja, machen irgendwie 150 Millionen Umsatz, 20% EBIT. Das Geschäft läuft super und nimmt aber jedes Jahr ab. So, und die wissen jetzt, wir müssen irgendwie Internet machen. Und unser Geschäftsmodell war eben komplementär zu ihrem und deshalb haben die investiert. Auch, also wir haben dann nochmal ungefähr ein bisschen mehr als 500.000 ins Unternehmen geholt. Also gar nicht so viel für eine zweite Runde eigentlich. Und haben nochmal Mediabudget zur Verfügung gestellt bekommen in all den Medien, die haben. Und ja, und jetzt haben wir quasi standen wir vor der Entscheidung, ob wir halt Wachstum oder Profitabilität anstreben. Ja? Und wir sind jetzt eben am Anfang stark auf Wachstum gegangen, jetzt gehen wir eher auf Profitabilität. Wir wollen das Unternehmen sozusagen jetzt im Januar profitabel machen. Also wir können ziemlich genau sagen, dass wir es schaffen werden. Ja? Und aber eben auf einem Niveau mit 30 Mitarbeitern, wovon irgendwie nur noch 5 Praktikanten oder Trainees sind. Und der Rest ist halt irgendwie festangestellt und so. Und dann wollen wir quasi den Profit des Monats in das Wachstum stecken. Und das ist die Strategie. Also wir wollen uns nicht mehr so in so eine Kapitalabhängigkeit begeben, wie wir es schon mal gemacht haben, indem wir sehr schnell sehr viel Gas gegeben haben. Ja. Genau. Das ist so die. Also das meine ich auch, das waren Geschwindigkeitsgründung und Powergründung. Ja. Wie viel bleibt denn dann? Sie müssen nichts sagen. Ich stelle nur Fragen, Sie können auch sagen, sorry. Bleibt denn dann noch genug für die Gründer übrig, beteiligt zu sein? Oder gerät man dann relativ rasch in eine Situation, wo man nur noch 10-20% hat und die anderen haben eigentlich nicht die Beteiligung? Also ich will nur abwägen, solche Geschwindigkeitsgründungen gegen Gründungen, wo es langsamer geht, wo ich aber immer noch 80% halte. Ja. T-Kampagne nach 25 Jahren, immer noch 80% Shareholder. Also das hat ja auch Vorteile, langsam zu starten. Wägen wir das mal ab, weil wir normalerweise hier immer Gründungen vorstellen, die langsam starten. Ja. Das ist eher auch meine Empfehlung. Finde ich spannend, dass man es auch ganz anders machen kann. Sie haben es auch erfolgreich gemacht. Wie wägen Sie das ab? Also Geschwindigkeit versus ich bin selber maßgeblich 80%, 60% noch beteiligt. Das ist mir nach 2 Finanzierungsrunden oft nicht mehr. Also das große Problem, das häufig bei solchen Gründungen wie meiner bestehen ist, wenn die zweiten Finanzierungsrunden zusammenbrechen, indem die Bewertungen schlecht sind und in den zweiten Finanzierungsrunden müssen meist hohe Summen aufgenommen werden, führt das dazu, dass das Unternehmen so stark verwässert wird, die Anteile, dass die Gründer zum Schluss sehr wenig halten. Und nur noch in einem Hamsterrad von Geschwindigkeit rennen, genau. Ja. Aber ihnen ist kaum noch gehört und dann auch die anderen natürlich maßgeblich die Ziele setzen und die Richtung setzen. Genau, das stimmt. Bei uns war das so, dass wir unseren ersten Wert nochmal vervierfachen konnten in der zweiten Runde. Deshalb hatten wir sozusagen dieses Problem nicht. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen als junger Unternehmer, wenn ich noch nie was gegründet habe. Wir wollten uns einfach katalysieren lassen. Wir haben das als Accelerator benutzt. Ja? Das muss man sich so vorstellen. Sie wollten das, Sie sind nicht hineingeschlittert oder hineingedrängt worden, wenn das Geld ausgeht, sondern Sie wollten das ausdrücken. Wir haben uns am Anfang überlegt, okay, was ist besser? Ein großes Stück von einer Erbse oder ein kleines Stück von einer Melone? Und wir haben gesagt, okay, was wir machen ist... Kleines Stück von der Melone. Also wir geben lieber Anteile weg, ja. Wir haben halt auch Anteile verschenkt, ja. So, wir haben 20% unseres Unternehmens verschenkt, ja. An die richtigen Leute, die wir uns ausgesucht haben. Wir haben die Leute rausgesucht, die sau Expertise hatten einfach in den unterschiedlichen Bereichen im Internet. Die genau wussten oder genau wissen, wie macht man Online-Marketing, wie macht man Kooperationen, wie baut man Sales auf, wie bewegt man sich in der Offline-Welt, wie macht man HR, wie macht man die ganzen Bereiche. Haben das Wissen sozusagen durch die intrinsische Motivation der Leute komplett abgesaugt. und haben versucht, daraus unsere eigenen Schlüsse zu machen. Ja, aber ist uns nicht immer geglückt, wir haben genug Fehler trotzdem gemacht, aber wir konnten wahrscheinlich viele Fehler auch dadurch vermeiden, dass man uns eben auch gesagt hat, Jungs, macht's lieber so, überlegt euch das. Ja? Und was wir gemacht haben, Stichwort Fremdbestimmung, ja? Ich glaube, das ist eine Frage von Investor Relations. Wir haben jeden Investor immer auf dem Laufenden gehalten. Wir haben gesagt, so ist die Entwicklung, so wollen wir das jetzt machen. Wir haben uns mit denen getroffen, wir haben ihnen das gesagt. Wir haben uns die Entscheidungen sozusagen auch bestätigen lassen. Aber wir haben aber nicht nur bestätigen, sondern auch wir haben es weiterentwickelt mit den Investoren. Business Angel haben auch sogenannte Smart Money. Die verfügen eben über Fähigkeiten als Unternehmer, die eben eine Bank nicht hat. Eine Bank gibt dir Geld und danach ist es weg. Und ein Unternehmer, der irgendwie Liebe und Leidenschaft dafür hat, der investiert ja irgendwie natürlich auch in die Idee, aber der investiert vor allem in dich. Weil, ich meine, wir kamen an, wir waren 23, kamen von der Uni, wir hatten keine Ahnung, ja, wir hatten keine Seite, wir hatten irgendwie nur den Wahnsinn in unseren Augen, wir wollen das jetzt unbedingt, ja. Und dann haben die gesagt, das ist auch so eine Art Jungtierbonus manchmal, ja, die Jungtierbonus, ein schöner Begriff. Nein, das ist heute schon der zweite Begriff, den ich lerne. Jungtierbonus, unternehmerischer Anfall und Jungtierbonus. Man muss auch eine neue Sprache kriegen, um diese alten Klischees ein bisschen abzubauen. Machen Sie weiter. Also dieser Jungtierbonus, den nennen wir immer so, weil die, also manchmal, man merkt das halt, die sehen, also zum Beispiel, wir haben die erste Finanzierungsrunde geschlossen, dann wir waren beim Notar, alles so super, irgendwie Maximilianstraße in München, alles so vornehm und so, ja, und dann wurde das alles und ging stundenlang und der Notar hatte so eine schlechte Laune, weil die Verträge waren nicht so richtig vorbereitet, ja, und hat immer gesagt, oh, ich lasse es platzen, ja, und dann hatte der aber den Exit unseres Business Angels gemacht und dabei gut verdient, also hat er es doch gemacht, ja, und dann war alles vorbei und dann kam unser Business Angel zu uns und meinte, also einer von denen, mit denen wir da beim Notar waren, der meinte, so Jungs, jetzt habt ihr es geschafft. Und das zeigt, dass der verstanden hat, in welcher Situation wir waren. Der wusste ganz genau, als er vor 20 Jahren in der gleichen Situation war und die ersten Leute irgendwie in ihn vertraut haben und ihm irgendwie Geld gegeben haben, damit er jetzt mal irgendwie anfangen kann, da war das sozusagen die große Aufregung. Das ist ja klar, wir waren tierisch aufgeregt. Ja. Und deshalb, also nochmal zurück auf diese Frage, Erfolgs- oder Finanzoptimierung. Ja. Wir haben eben versucht, diese erste Firma, ja, wir haben natürlich dadurch, dass wir Fremdkapitalgeber drin haben, einen ganz klaren Exit vor Augen. Ja? Wir sagen irgendwie, in 5 Jahren werden wir Käufervorteil wahrscheinlich nicht mehr haben, weil wenn du Investoren ins Boot holst, dann wollen die irgendwann verkaufen. Aber das ist auch fein, das ist auch irgendwie okay. Ja? Dafür ist es die erste Idee, bei der wir eben auch unheimlich viel lernen. Und ja, das war die Strategie. Jetzt würde man euch gerne verstehen, wie funktioniert dieses Käuferportal. Das ist ja alles unter großem Druck entstanden. Sie hatten dieses amerikanische Vorbild. Sie haben versucht, es auf Deutschland anzupassen. Sie haben mit diesen ganzen Händlern telefoniert und hatten die schon so halb auf ihrer Seite, ohne dass die genau wussten, was auf sie zukommt. Und so, und jetzt hatten sie das Geld. Und jetzt haben sie sich hingesetzt und dieses Portal gebaut. Oder wie kann man sich das vorstellen? So ungefähr. Also wir haben einfach überlegt mit Common Sense, was man jetzt so machen könnte, was man jetzt so, wie müssen wir jetzt vorgehen, ja? Wir haben die Webseite, die Entwicklung outgesourced, haben irgendwie 5.000 Euro genommen, also wir haben die ersten 3 Monate mit dem Stammkapital logischerweise gearbeitet, also hatten 25.000 Euro und damit haben wir irgendwie nur Praktikanten und alles nur vom Einfachsten und wir haben dann eben probiert, okay, können wir das jetzt outsourcen, haben 5.000 Euro genommen, hat überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir, mein Mitgründer kannte aus seinem Praktikum, der war in einem Internet-Startup, mal ein Praktikum gemacht, kannte er noch einen Programmierer, der hat aber gerade im Auto gewohnt und dann, der kam dann nach Berlin und dann haben wir ihm die Fahrkarte bezahlt und dann haben wir gesagt, okay, so... Du musst auch irgendwo in einem Startup gewesen sein, wo es nicht gut lief. Ja, aber ja, und dann ging es halt los, dann hat er angefangen zu programmieren. Ja. Achso, war ganz lustig, wir haben unsere Webseite damals mit Ruby on Rails programmiert, vielleicht sagst du dem einen oder anderen was, also ich kannte es nicht. Und er kam an als unser Programmierer, der die Seite machen sollte und meinte so, hey, Ruby on Rails, das wollte ich schon immer mal lernen. Und dann... Ja, dann ging es los. Ja. Und er hat ungefähr noch, also er war nach 7 Monaten oder 8 Monaten Käuferportal immer noch der einzige Entwickler, den wir hatten. Ja? Also wir hatten da auch super viel Glück, der war halt begnadet und hat die Seite halt aufgebaut. Und ja, dann haben wir Schritt für Schritt eben überlegt, okay, wie stellt man jetzt Mitarbeiter ein? Und dann steht man halt vor solchen Problemen wie, der erste Mitarbeiter kommt zu spät. Und das sagt man ihm ja nicht, sondern man versucht es ihm implizit zu zeigen, indem man dann nicht ganz so nett ist zu ihm. Ja? Weil man kann ja kaum zu jemandem gehen und sagen, du warst zu spät. Und das, so eine Sache muss man halt erstmal lernen, jemandem explizit zu sagen, du warst zu spät, das ist nicht so schön. Ja? Und dabei haben uns aber eben auch Business Angel oder Leute geholfen, die wir beteiligt hatten. Die haben uns gesagt, Leute, das versteht keiner. Ja? Ihr müsst da mit den Leuten klar reden. Ja? Und so ganz viele Sachen, immer Try and Error, haben wir immer wieder was gemacht, haben uns mit den Angeln getroffen, mit unterschiedlichen, für unterschiedliche Bereiche Feedback. Wir haben alles mitgeschrieben, was sie uns gesagt haben. Wir haben es wirklich versucht, also alles aufzunehmen und Tag und Nacht sozusagen nur dafür zu arbeiten. Und dann war es irgendwann online. Und also auch eine coole Aktion war, unser Produktmanager lief dann irgendwann durchs Büro und schrie immer so, da ist das Ding, da ist das Ding. Das war dann der erste Verkauf sozusagen. Also weil ich glaube, ja. Und dann, also man kann sich das jetzt gar nicht so vorstellen, wenn ich irgendwie einen Lebensmittelladen aufmache. Das haben schon viele gemacht, ist irgendwie auch klar, dass ich dann Lebensmittel verkaufe. Wenn man aber was macht, was in Deutschland so noch nicht da ist und die es versucht haben, sind glorreich gescheitert und dann macht man es und man arbeitet dafür und denkt sich immer so, das müsste ja funktionieren. Ne? Und irgendwann funktioniert es dann tatsächlich und dann erfährt man von vielen Leuten aus dem Bekanntenkreis auch, wir benutzen euer Portal und das klappt. Ne? Und dann, das sind so die ersten Ängste dann. Wie kann man sich's genau vorstellen? Käuferportal, so wie ich es verstanden habe, sie bringen Leute zusammen, die etwas suchen, mit denen, die es haben, und nehmen dabei eine Rolle ein, nämlich sie matchen das, also sie helfen beim Suchen und gucken sich die Anbieter auch ein bisschen an, ob die was taugen. Kann man so alltagssprachlich sagen? Ja, also so machen wir das. Also wir versuchen so ein Einkaufsberater zu sein, so ein Beschaffungsberater für teure, beratungsintensive Produkte. Das heißt, Telefonanlagen, auch so Kaffee-Vollautomaten, aber nicht diese 300-Euro-Geräte, sondern so große Industriemaschinen fürs Büro. Oder wir machen eben so Webdesign oder Videoproduktion, wenn man so ein Firmenvideo dreht. Also alles Sachen, die so ab 1.000 Euro kosten. Das heißt, wenn ich eine Telefonanlage suche, muss ich jetzt anfangen, mich in Telefonanlagen einzuarbeiten, um so einigermaßen vergleichen zu können. Da sagen Sie, lass es sein, genau. Wir übernehmen das und wir bieten dir drei Telefonanlagen an und wir sichern zu, dass wir da schon vorgewählt haben und du schon in den besseren Telefonanlagen und preiswerteren Gefilden bist. Also bei uns geht es quasi nicht um preiswert. Also das funktioniert ungefähr so, man sucht jetzt eine Telefonanlage, man hat eben keine Expertise. Ja. Man füllt auf unserer Seite eine Art Wunschzettel aus, was die Telefonanlage alles können soll. Und dann rufen wir jeden zurück, jeden, der bei uns eine Anfrage stellt. Wir haben da Berater, die sind dafür geschult. Die können dich jetzt beraten und deinen Anforderungs- und deinen Bedarf aufnehmen für diese Telefonanlage. Da wird erstmal die Telefonanlage beschrieben, genau. Überhaupt, wie sie aussehen. Wir stellen erstmal die richtigen Fragen. So. Und dann nehmen wir diese Anfrage und schicken die an unsere Fachhändler raus. So. Wir haben also Fachhändler für Telefonanlagen, sagen wir mal in Berlin, 50 Stück. Die bekommen jetzt eine E-Mail und diese E-Mail ist anonymisiert. Die wissen aber, da ist jemand, der kommt aus dem Postleitzahlgebiet 10117 bei mir um die Ecke, der will eine Telefonanlage mit 10 Endgeräten, möchte 5.000 Euro ausgeben, möchte das und das haben. Der Anbieter, also der Telefonanlagenbauer von der Ecke, sieht jetzt also den gläsernen Kunden, aber was er nicht weiß ist, wer das genau ist. Und wenn er jetzt mit dem Kontakt aufnehmen will, dann kauft er die Kontaktdaten und dafür zahlt er uns sozusagen immer eine Vermittlungsgebühr. Und dann kann er sich direkt an den Anfragesteller wenden. Also da ist noch nichts gelaufen, sondern nur für die Anfrage. Sie verdienen schon eine Anfrage. Genau. Nicht erst, wenn das Geschäft zustande kommt. Genau. Aber er kann vorher, er hat nicht so hohe Streuverluste wie bisher. Und er hat auch keine Fixkosten. Er kann bei uns einfach mitmachen. Und wenn er zum Beispiel freie Kapazitäten hat, weil er gerade keine Auslastung hat, dann kann er sich gezielt die Kunden kaufen, von denen er glaubt, dass sie zu ihm passen. Und wenn er zum Beispiel, also was hat er sonst für Möglichkeiten? Der kann ja kein Online-Marketing machen als Fachhändler von der Ecke mit 8 Mitarbeitern. Er hat keine Expertise. Und ansonsten kann er bei den gelben Seiten irgendwie für 1.500 Euro inserieren. Oder er schaltet, macht irgendwie verteilt Flyer. aber da sind die Streuverluste groß, er hat Fixkosten, er weiß nicht, ob jemand anruft. Bei uns weiß er ganz genau, den Kunden, der hat Interesse. Er weiß, wann er den erreichen kann, welche Telefonnummer, was er für eine Firma hat. Also er hat sozusagen die komplette Kontrolle permanent. Okay, und jetzt bin ich der Käufer, ich will die Telefonanlage, ich will ja auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Wie kommt das denn? Wie kann ich denn sicher sein, dass ich so eine einigermaßen vernünftige Wahl und Entscheidung da treffe? Ja. Also das ist so, man bekommt ja drei Angebote, die kann man miteinander vergleichen. Der erste Vorteil ist, dass man sie miteinander vergleichen kann, denn das geht häufig sonst nicht, wenn du mit so Leuten sprichst. Jeder hat was anderes. Du kriegst von dem einen eine Anlage für 2, von dem anderen für 20.000 und jeder sagt irgendwie, das passt auf dich. Aber wir haben ja vorher genau gesagt, das sind die Anforderungen. Jetzt sagen wir aber nicht, dass du den günstigsten Anbieter findest. Das ist unserer Zielgruppe aber auch gar nicht so wichtig, was denen viel wichtiger ist, dass es funktioniert. Wir haben alles so mit so einem Service-Gedanken, also so Telefonanlagen. Die Telefonanlage zu kaufen bei eBay kostet nichts. Und die Endgeräte, das kostet auch nichts. Daran verdient der Fachhändler auch kein Geld. Er hat vor allem auch noch die Gewährleistung theoretisch. Er verdient daran, dass er das Ding einrichtet. Und ich habe ja gerade beschrieben, unsere IT-Abteilung, er konnte eine Webseite programmieren, aber für unser Faxgerät mussten wir jemanden von der Telekom kommen lassen. Weil das kriegst du einfach als, das kriegst du nicht hin, ja? Und deshalb, da brauchst du jemanden, der dir da hilft. Und wenn du so einen großen 5.000-Euro-Kopierer brauchst, dann brauchst du jemanden, der der Sekretärin genau das Ding einstellt. Und du sollst dich auch auf dein Kerngeschäft konzentrieren und nicht irgendwie deine Zeit mit Kopierern verschwenden. Ja. Und genauso ein Vorteil, wenn man zum Beispiel für Existenzgründer, die, also genau in der Situation, in der wir waren, wir mussten damals eine Telefonanlage beschaffen, das hat irgendwie ewig gedauert und wirklich viel Zeit gekostet. Und also damals wäre es wirklich cool gewesen, wenn es uns selbst schon gegeben hätte. Und wir haben, also und wenn heute ein Existenzgründer zum Beispiel ein Multifunktionsgerät sucht, einen Kopierer, eine Telefonanlage oder der braucht irgendwie einen Lohnabrechner, sowas bieten wir auch an, ja. So Sachen, auch wo man, es gibt halt keinen Lohnabrechnerladen, in dem man hingehen kann und sagt, ich hätte gerne das und das, sondern wo fängst du da an zu suchen? Du kannst nur irgendwie über Google gehen und genau, dann kann man eben auch über Käuferportal kommen. Gut, also jetzt haben wir die gesehen, wie das dazu kam, wie dieses Geschwindigkeitsmodell funktioniert. Jetzt gibt es eine Anlage, die funktioniert und diese Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Das ist ja immer so ein Problem von Anfang. Erstmal kennt sie niemand, da gibt es Namen, Käuferportal, das sagt den meisten nichts. Wie kriegt man jetzt Traffic auf ihr Portal? Wie haben sie das gemacht? Waren das die Business Angel? Waren es ihre Leute, die überall herumgerufen haben mit den Händlern? Da haben sie bei 1000 Händler. Aber wie sind denn jetzt die Kunden gekommen? Wer hat denn jetzt solche Anfragen gestellt? Also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eben überlegt, über welche Kanäle haben wir Möglichkeiten, dass Leute auf uns aufmerksam werden. Was wir gleich, also oder was wir als sehr wichtig empfunden haben, war PR-Arbeit. Wir wollten eben, dass man das Gefühl hat, deshalb auch der Name Käuferportal. Häufig nennt man sich ja irgendwie, gibt es ja so Kunstwörter, Zalando, Amiando, Alando, alles so Wörter, die irgendwie für auch Internationalisierung ausgerichtet sind. Erstmal, man lernen muss, was es bedeutet. Ja. Genau, und bei eben auch wie Google im Prinzip, ja, oder auch Yahoo, ja, aber die sind halt in jedem Land der Welt kann man sie eben anwenden, das geht mit Käuferportalen nicht. Wir haben aber unseren Fokus von Anfang auf den deutschen Markt gesetzt, weil wir gesagt haben, eine Internationalisierung ist unheimlich schwer mit unserem Produkt, weil das schon sehr länderspezifisch ist. Und der Markt ist so groß in Deutschland, wir haben so viele unterschiedliche Produkte und Möglichkeiten, da tief reinzugehen, das brauchen wir nicht. Also haben wir unseren Firmennamen irgendwie auch so gewählt, wir heißen irgendwie BeCo Käuferportal. Wir haben halt unser Logo auch so gewählt, dass eben von Anfang an die Leute das Gefühl haben, also ich lerne manchmal Leute kennen, die sagen mir, ach Käuferportal, ja, das habe ich schon vor Jahren mal benutzt. Ja? Weil die das Gefühl haben, irgendwie gibt es das schon lange. Und wir versuchen so ein Grundrauschen herzustellen, dass die Leute das Gefühl haben, ja Käuferportal, na klar, ja, kenne ich, ja, weiß man nicht, was die machen, ja, aber habe ich schon mal gehört irgendwie. Und diesen Trust, der vererbt sich eben dann auch auf deiner Seite. Das ist wichtig gewesen, ja. Dann hast du Online-Marketing-Kanäle, du kannst versuchen, die Leute eben bei Google beim Bedürfnis abzuholen, du kannst versuchen, irgendwie über Affiliate-Marketing, Kooperationen, also zum Beispiel, wir sind bei Immobilien-Scout eingebunden, wenn du eine Büroeinheit suchst, ja. Wenn ich eine Büroeinheit suche, dann suche ich auch meistens eine neue Telefonanlage. So, und das macht eben Sinn und deshalb, da sind wir eingebunden, ne? Also sowas machen wir und dann steigert man die Bekanntheit und versucht eben die Wiederkaufrate zu steigern. Ja, das, also das sind so Maßnahmen. Ne? vielleicht mal, hier sind ja Leute, die hoffentlich auch gründen, das sieht ja so aus, als sei das ein ideales Hilfsmittel für den Staat, von der Telefonanlage und so weiter. Kann man nicht sagen, sie sind die ideale Komponente für Gründer, dass man alles das, was man braucht, über sie bezieht, wenn man nicht so gründet, dass man mit Komponenten arbeitet, hat nämlich der andere die Telefonanlage und ich nutze seine Telefonanlage, statt dass ich es mir selber eine beschaffe. Aber im Grunde genommen, wenn ich im Komponentenmodell denke, sind sie die Komponente für alles das, was ich so an anderen Komponenten nicht kriege. Genau. Könnte man so sagen. Computer, wenn man eben mehrere Computer braucht, wenn man eben Büromöbel oder so. Wenn man Webdesigner. Dienstleistungen, ja. Also wir haben keine Programmierer, aber wir haben Webdesigner. Ja. Und viele, gerade am Anfang ist die Webseite, du brauchst überhaupt mal eine Struktur. Ja? Wir vermitteln auch Werbeagenturen oder PR-Agenturen. Also wir haben wirklich viele Sachen, eben diesen Lohnabrechner, die Finanzbuchhaltung, alles so Sachen, die Steuerberatung, alles, was man so am Anfang braucht und wo man gerade als junger Unternehmer das Problem hat, dass man nicht weiß, wo man hingeht, es sei denn, man hat irgendwie Kontakte von irgendjemandem. Ja? Deshalb, also wir können ja da zusammenarbeiten, so mit Komponenten und so. Das hat ja der Holger Jönsson auch vorgeschlagen, ja. Deswegen habe ich Sie eingeladen. Sehr gut. Dass man sagt, wir haben ein paar Komponenten, so Buchhaltung oder Büro, Holgers E-Büro oder Versandlogistik, aber dann gibt es immer noch ein paar Teile, die man nicht hat und da muss man jetzt Kompetenz finden, statt sich da mühsam selber einzuarbeiten, alle diese Anfängerfehler zu machen. Das könnten Sie sein. Und wir stellen eben genau die Fragen, die man sich alleine eben nicht stellt, ohne dass man sich eingearbeitet hat. Und wir wissen auch, wie eine Preisvorstellung oder welcher Preis realistisch ist. Das heißt, wir haben halt mit vielen Fachhändlern, sprechen immer wieder mit denen, holen Feedback ein und wir wissen eben, wenn du 2000 Kopien farbig haben möchtest, A3, was ist dann nach unserem Preismodell, was wir entwickelt haben, was kostet das ungefähr? Dann kann man dir halt auch schon vorher sagen, der Preis ist unrealistisch, also entweder gibst du mehr aus oder du musst auf bestimmte Sachen verzichten. Ja? Wir sind nicht der Fachhändler, aber wir können eben da in der Form schon beraten. Ja? Da müssen Sie ja von unheimlich vielen Bereichen eine Ahnung haben. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein digitales Diktiergerät, Diktiergerät haben wir noch nie gemacht, was machen? Also nehmen wir mal an, ich frage jetzt was Sie bisher noch nicht gemacht haben. Wie gehen Sie dann weiter? Also am Anfang war das natürlich sehr schwer für uns herauszufinden, wann überhaupt ein Produkt oder eine Dienstleistung für uns Sinn macht. Mittlerweile haben wir ungefähr 15 Kriterien, nach denen können wir messen, macht das Produkt Sinn. Also Diktiergerät macht für uns jetzt zum Beispiel wahrscheinlich keinen Sinn, weil es ist nicht teuer genug, es kostet nicht über 1000 Euro, Sie können relativ leicht vergleichen. Ich vergleiche das immer gut mit einem iPod. Ja? Ein iPod ist Ihnen eigentlich völlig egal, wo Sie den im Internet beschaffen. Oder beim Mediamarkt oder wie auch immer. Wichtig ist bloß der Preis, weil das Ding ist überall gleich. Aber das ist eben der Unterschied zu einer Telefonanlage. Da ist der Preis immer unterschiedlich und es kommt eben darauf an, dass ich ein gutes Gefühl bei der Sache habe. Und so eine Produkte machen wir eben. Und da brauchen Sie einen Haufen Kompetenz an der Stelle und das holen Sie sich im Zweifel auch von außen, von den Fachhändlern? Immer oder? Von den Fachhändlern. Also wir gehen da mal sehr pragmatisch vor. Wir reden mit den Fachhändlern, erklären ihnen unser Modell. Die meisten sagen, das ist super, da wollen wir mitmachen. Dann reden wir mit denen über ihr Produkt, dann laden wir die ein, dann fahren wir mal zu denen, gucken uns mal Plotter an. Oder also mein Mitgründer Mario und ich, wir waren mal 6 Stunden bei einer Plotter-Schulung bei HP. Das war aber so das Härteste, was wir gemacht haben. Also, aber Plotter sind jetzt nicht das... sind ein gutes Produkt, ja, aber es ist natürlich sehr anstrengend, wenn man da jetzt nicht jeden Tag mit zu tun hat. Aber es gibt irgendwie, ja, also die meisten Produkte, da holt man sich immer wieder Feedback ein. Dann schreibt man eine Art Leitfaden, den verbessert man, hat bestimmte Kriterien, die wir entwickelt haben, wie macht man das. Dann schicken wir das den Fachhändlern und sagen denen, guckt euch das mal an, umso besser ihr den macht, desto besser sind quasi die Kunden, die ihr später bekommt. Ja. Jetzt haben Sie ja neben all dem Tempo, das Sie da hatten, auch noch eine ganze Menge Preise gewonnen. Ich lese hier Wirtschaftswoche Gründerwettbewerb gewonnen, Media Award gewonnen im Juli, im März 2009 den Bitkom Innovationspreis, Gründer des Monats der Financial Times. Ich weiß gar nicht, ob das alles sind, das ist eine ganze Menge. Das ist so nebenher gekommen. Das ist also nicht so einfach nebenher gekommen. Das ist genauso wie Pressearbeit, das kommt auch nicht so einfach nebenher. Da gibt es Leute, die fleißig sind und dafür arbeiten. Ja? Da haben Sie eine spezielle Abteilung, die sowas... Nein, also keine spezielle Abteilung, aber es gibt einen bei uns, Philipp Jackmuth ist das, bei uns ein guter Mann, der beschäftigt sich, ja. der hat mal Praktikum bei einer Investmentbank gemacht, gute Uni eben auch besucht, der kann gut sowas, wir ersetzen uns dann zusammen, entwickeln das nach dem Anforderungsprofil, denn diese Gründerpreise, die helfen uns jetzt so natürlich nicht in erster Linie sofort mehr Geld zu verdienen, ja, aber bekannt zu werden, viel Presse, Vertrauen zu schaffen. Genau, ja. Und gerade bei den Anbietern, ich meine, wir sind ein Internetunternehmen und die wissen nicht so richtig, wenn die Neukundengewinnung hören über das Internet, dann sind die ein bisschen skeptisch, ja, und da muss man erstmal sagen, also wir haben das und das gewonnen, ja, wir haben irgendwie auch Befürworter, so Rezzo Schlauch, ist ja ehemaliger Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung, der unterstützt uns aktiv. In unserem Beirat sitzt Dr. Michael Fuchs, der ist Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand in der Bundesregierung. Also so Leute, die wir eben aber auch kalt geworben haben. Ja? Also wir sind irgendwie hin und haben halt gesagt, wir haben hier so ein Geschäft, machen was im Internet und Mittelstand und wollt ihr uns unterstützen? Und dann haben wir die versucht, von uns und unserer Idee und unserem Team irgendwie zu begeistern. Und ja, also viele lassen sich eben doch begeistern, wenn sie irgendwie sehen, dass es vorangeht. Toll. Vielleicht noch eine letzte Frage zu den Mitarbeitern. Da haben Sie einen schönen Satz gesagt. In Bezug auf die Mitarbeiter besteht die Aufgabe eines Gründers darin, aus kleinen Sternen Rockstars zu machen. Das ist eine witzige Formulierung. Wie geht's denn? Wie machen Sie denn aus den kleinen Stars? Also für Sie sind die erstmal klein. Die halten sich ja vielleicht für groß, vor allem im Altersunterschied, wenn Sie Leute haben, die älter sind wie Sie. Also aus diesen, in Ihrem Alter, aus Mitarbeitern, so das meiste herauszuholen, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ja, also das ist so eine Sache, die wir am Anfang auch unterschätzt haben, wie wichtig und wie zeitaufwendig das auch ist, sich so zu beschäftigen damit. Ja? Was wir machen ist, wir versuchen nichts geheim zu halten. Das heißt, wir haben, also das wäre sowieso sehr schwierig, weil wenn wir so lange immer arbeiten und so dicht zusammen sind, versuchen wir Transparenz im Unternehmen zu schaffen. Das heißt, die Mitarbeiter sollen wissen, wie es dem Unternehmen geht. Und wenn sie das wissen, dann wissen sie auch, wofür sie arbeiten. Und wir versuchen immer so ein Job-Enlargement, sage ich mal, also dass Leute einen Prozess begleiten können, ja, und nicht immer nur, nicht irgendwie wie Maschinen immer nur einen Prozessschritt machen, ja. Der Vorteil bei uns ist eben, man kann in einer Woche, zum Beispiel in der Produktentwicklung, da hat man am Montag irgendwie eine Idee, die wird besprochen, dann wird das spezifiziert, wird das umgesetzt und am Donnerstag geht das schon online mit einem Test und dann weißt du das. Und die Leute merken, dass ihre Arbeit sofort sich sozusagen im Ergebnis widerspiegelt und das versuchen wir immer beizubehalten. Dafür, dann arbeiten die Leute auch automatisch, ohne dass man irgendwie was groß versucht zu machen, länger, weil sie merken, dass wenn sie jetzt mehr arbeiten, dann wird das eher fertig. Weil dir steht irgendwie keiner im Weg, der dafür sorgt, nee, das darfst du jetzt nicht machen, das geht nicht. Ja? Und so versuchen wir mit Transparenz irgendwie uns mit den Mitarbeitern gemeinsam immer an dem Unternehmenserfolg ja, immer so auch aufzuschaukeln, immer besser zu werden. Und also wir selbst haben mittlerweile ein super Team zusammen, unserer Meinung nach. Leute, die alle so auch gut zusammenpassen. Also die Unternehmenskultur ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja? Wir sind so, wir haben im Büro normalerweise kein Jackett an, ja, wir sind, die Leute können irgendwie kommen, wie sie wollen, also es ist, es geht um Leistung und darum, dass die Leute irgendwie so an das Statement haben, indem sie irgendwie nicht versuchen, arrogant rüberzukommen und durchs Büro marschieren und sagen, sind die Tollsten, weil sie irgendwie irgendwas schon gemacht haben, sondern jeder versuchen uns irgendwie, ja, gleich zu machen irgendwie, aber das machen wir nicht so, indem wir es uns so vornehmen, sondern das passiert einfach, weil alle an einem Strang ziehen. Also es ist sehr, sehr schwierig, so dieses die Humanität der Arbeit da so immer beizubehalten. Ja? Das klingt sehr einfach und überzeugend, aber Sie sind ja die Gründer, Sie sind im Zweifel der Boss. Mhm. Sie haben ja hoffentlich auch eine Konzeption, wo es lang gehen soll. Und Sie erwarten von Ihren Mitarbeitern, dass die Ihnen folgen und da auch lang gehen. Es kann ja sein, dass die zu ganz anderen Ansichten oder Richtungen neigen. Was machen Sie dann? Also Loyalität ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, dass man so auch von seinen Mitarbeitern verlangen muss. Ja? Sie erwarten, dass sie Ihnen folgen, auch wenn es vielleicht nicht immer völlig überzeugend ist. Man hat sie oft im Bauch, das kenne ich auch. Man hat im Bauch, wo es lang gehen soll. Argumente gibt es aber auch nach anderen Seiten. Und dann ist der Prof da, der es besser weiß, oder der Gleichaltrige, der glaubt, es besser zu wissen, ist ja nicht ganz einfach. Ja, Das ist tatsächlich ein Problem, ja. Aber das haben wir eigentlich so nicht in unserem Unternehmen. Das liegt daran, wir treffen Entscheidungen, ja, und aber wir treffen die Entscheidungen nicht irgendwie, ohne dass wir mit den Leuten reden. Also wir versuchen eben, uns Feedback zu holen. Und Loyalität bedeutet eben, dass wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter mit deiner Entscheidung ein Problem hat, dann ist es loyal, nichts zu sagen, danach zu dir zu kommen und zu sagen, Robin, pass auf, Mario, pass auf, ich habe jetzt das und das Problem. Deine Entscheidung war meiner Meinung nach deshalb nicht richtig. Das kann man bei uns auch machen. Nicht loyal wäre es, wenn man sozusagen unten dann beim Rauchen darüber spricht, dass die Entscheidung des Gründers schon wieder blöd war. Und das ist der kleine Unterschied. Und wenn die Leute dann zu dir kommen und dir sozusagen das Problem sagen, dann kann man auch häufig sich die Zeit nehmen und das erklären. Wir machen jeden Montag immer ein Meeting, was ungefähr so eine Dreiviertelstunde geht, damit die Leute eben auch wissen immer, wo es lang geht. Wir erzählen, wo wir auch waren und versuchen auch klarzumachen, warum wir Entscheidungen treffen. Ja? Auch wenn wir uns von Mitarbeitern manchmal trennen müssen, versuchen wir den Leuten das irgendwie klarzumachen, warum wir uns so entschieden haben. Du wirst vielleicht nicht immer den allerletzten noch überzeugen können, das ist sehr schwer, aber wir versuchen aber auch klarzumachen, dass wir irgendwie keine Übermenschen sind, ja, sondern wir sind irgendwie auch 25. Wir versuchen irgendwie alles schneller zu machen, aber wir machen eben auch die Fehler und das ist halt ganz wichtig, glaube ich, dass man das so, dass auch die Leute das verstehen, dass sie zu einem kommen können. Ja, das, ja. Toll, wenn ich bei Siemens wäre, hätte ich ernste Befürchtungen, dass der Laden nicht mitkommt mit so einer Geschwindigkeit wie bei Ihnen. Ganz toll, ich bedanke mich, das war sehr schön. Vielen Dank.